Jetzt die Laufnummer 14, die Reaction aus Hamburg. Die Laufnummer 14, Reaction aus Hamburg. Mit Holger Tempel, 20 Jahre, Schlagzeug. Rolf Riesel, 21 Jahre, Bassgitarre. Peter Braun, 19 Jahre, Solo-Gitarre. Gründungsjahr 1966. Stilrichtung progressiven Blues. Zwei Eigenkompositionen, ja, eins, plötzlich weggedreht wird. Ich meine, man kann ja keinen Sound kriegen, wenn einem der Sound weggedreht wird. Das sind keine Techniker hier, ich weiß nicht, was das sind. Wie das ist so, ja, wie bei dir oder in Altersheim oder was denn? So, ich darf bitten, dass ich dann die nächste Kapelle bereithält, die Laufnummer 15. So, ich darf nochmal ein klärendes Wort hier zu sagen. Wir haben bei allen Beatband, bei allen Kapellen, die hier gespielt haben, die Technik gestellt und jede Kapelle ist von der Technik bedient worden. Jede Kapelle muss sich dieser oder diesem Gesetz unterwerfen. Und wenn eine Beatband dabei ist, die das nicht möchte, die muss dann die Konsequenzen ziehen und sie kann dann nicht mehr weiter mitmachen. So, und das ist das Gleichheitsprinzip, gleiches Recht für alle. Meistens mit 5 oder 6 Personen und wir sind nur mit 3, also brauchen wir entschieden mehr Lautstärke als 6, das ist doch ganz klar, oder ne? Bitte?